R1 Mode und Kleidung. Herr Weber. Mode ist für mich nicht wichtig. Kleidung muss bequem sein und mir passen. Bei der Arbeit trage ich Arbeitskleidung. Ich bin Mechaniker. Da habe ich immer die blaue Arbeitskleidung an. Und die ist schnell schmutzig. Und ich habe auch immer Arbeitsschuhe. Am Abend nach der Arbeit fahre ich nach Hause. Ich dusche mich und ziehe ein T-Shirt und Jeans an. Das passt am besten zu mir. Abends beim Ausgehen trage ich das gleiche wie zu Hause. Jeans, T-Shirt und eine Jacke. Frau Djuric. Ich arbeite in einer großen Firma und für mich ist Kleidung wichtig. Ich trage meist Hosen oder einen Rock und eine Bluse, dazu eine Jacke. Zu Hause habe ich am liebsten Jeans und T-Shirts an und einen warmen Pullover. Zum Ausgehen am Abend ziehe ich gern schöne Sachen an. Ich mag gern Kleider. Die Farbe schwarz. Die Farbe steht mir gut und passt immer.